Du kommst ja aus Greifswald und lebst schon immer dort. Ja. Und du wirst Gedichte vortragen oder. Genau, ja. Ich wusste gar nicht, dass man auch andere Texte vortragen kann. Deswegen habe ich jetzt nur Gedichte mitgebracht. Ist auch meine erste Lesung außerhalb Greifswalds. Also ja, ich freue mich sehr, dass ich hier lesen kann. Und gibt es einen Einfluss des Meeres auf deine Lyrik? Auf gar keinen Fall. Ich bin Aber. eigentlich ein Gegner von Hafen und Fische und Fischkutter und sowas alles. Ich bin eigentlich eher ein Freund von Bergen. Ja, das erste Gedicht, der erste Text, der ist entstanden auf eine Ausschreibung hin. Es wurde nach Sappho-Texten verlangt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Sappho war sozusagen eine Dichterin des alten Griechenlands. Und besonders bekannt dafür, dass sie auf der Insel Lesbos gelebt hat und ihre Texte haben dazu beigetragen, dass wir heute den Begriff lesbisch haben. Deswegen habe ich versucht, einen lesbischen Text zu schreiben an ein sehr viel jüngeres Mädchen, denn Sappho hat eigentlich auch sehr, sehr junge Schülerinnen gehabt, zwischen 11 und 17 Jahren. Und ja, diesen Text habe ich dann geschrieben. Ikarussen und Filou, träge Terrassengelassenheit drückt uns in die Stühle. Mein rechter Platz ist leer. Ein bisschen Bier benebelt, ein bisschen verbale Fellpflege, dazu Nikotin-Thea-Flair. Die Ärmel ihrer Zwangsjacke sind kokett hochgekrempelt über dem nymphetten Skelett. Zahnspangenwangen, Hyänenmähne, brünett. Auch sonst gute Gründe, saffisch zu gaffen. Sie hält das Auge bei Laune. Heimlich die Vorstellung, sie sei die dritte Wunscherfüllung der Fee eines Fremden. Ich glotze ihr aufs Gesicht, wie Männer mir ins Dekolleté. Sie ist ein trojanisches Fohlen, gefährlich jung, irgendwie verschenkt und ein bisschen hohl. Getauft in Morgentau, so will ich dich ausbaden, auf Höhe der Halme, in dem, was die Wiese ausschwitzt, diese unverblümte Wiese. Von bequemen Bäumen umzingelt, mit Gewissensbissen am Hals. Während der Himmel blau anläuft, diese flügellose Gattung Himmel, kleine ergonomisch geformte Geisel, deine Scham passt perfekt in meine Fingerzwischenräume, der Rest in meine hochaufgelösten Träume. Ich will dich missbrauchen, ich will meine Zunge an deinem Hymen stauchen. Vielleicht warten wir einfach auf Wolke 7, bis uns der Regen überfällt, aber außer mir fällt dir nichts einfach so in den Schoß. Bilderbuch, Bigott, Fürenee. Vor mir der Ausweg, ich flüchte ihn auf und ab. Frosch, Flashmob am Boden, gehopst wie gesprungen. Der Mond ist eingetrudelt und im Nu werden ihm Sterne untergejubelt. Bäume in artgerechter Haltung, geradezu pedantisch romantisch. Ich hab die Wahrheit geritzt in ihre Rinde. Und wie wenig Buchstaben sie braucht. Sie wird sich verwachsen. In den Augenwinkeln vereinzelt Rehrüden, wie ausgesetzt. Schüchtern schnuppernd, vor sich hin domestizierend. Sie fordern den Fellfetisch meiner Finger heraus. Der Boden voller Hufe, stillgestanden. Ich sehe den Wald vor lauter Purzelbäumen nicht. Die Welt überschlägt sich. Freunde oder Gestalten ästhetischen Verhaltens? Vor mir eine alarmierte Meute aus vorlauten Leuten, eine Elite an Vogelscheuchen, anatomisch korrekte. Alles durcheinander, sophistisches Geflüster, Ideologien, Idyllen, Dialekte. Wie Stampfwerbung von der Kapazität einer Umarmung, darunter auch meine kleine pawlowsche Hündin, quasi zwangsläufig, darunter auch mein Dämonendolmetscher, eudämonisch. Darunter auch meine Schlaraffenland-Immigranten. Darunter einer stummen, wahrscheinlich Tiraden-Balladen-Blockade. Darunter zwei Dichter in geschlechtergerechter Gebärdensprache. Und mein Kaff-Casanova pfeift a cappella im Plusquamperfekt. Vollendete Vergangenheit. Manches wird fachfraulich vorgetragen, manches lässt sich phonetisch falsifizieren. Aber allesamt sind normativ narzisstisch. Ich laufe erregt nach Hause und wühle im Kleiderhaufen nach Plastikfossilien aus meiner Kindheit. Augenzeugen. Eltern betrachten deine Gedichte wie Abschiedsbriefe. Ihre Blicke baumeln kopfüber drüber. Ja, auch ich wachse noch in meine Fallstricke hinein, barfuß bis zum Hals. Freunde betrachten deine Gedichte wie Verleumdungen oder wie ein Exemplar aus der Galerie der Weltbilder. Aber sie mögen keine Museen und flüchten ins Freie. Dort, wo sie Treuepunkte für Bordellbesuche einfordern und Schwimmbadscham vom Fliesenverleger. Dort, wo wir manchmal so glücklich sind, dass uns selbst ein Spaziergang misslingt. Feinde betrachten deine Gedichte nicht, dass ich wüsste. Dichter lesen deine Gedichte wie Gebrauchsanweisungen. Ah, so kann man also einen Satz heiße Ohren oder einen wunden Punkt. So kann man also Zeichen setzen. Liebhaber betrachten deine Gedichte wie Dessous. Sie durchschauen jedes bisschen Spitze. Geliebte verstehen deine Gedichte als Drohgebärden. Und das sollten sie auch. Das nächste Gedicht ist auch wieder auf eine Themaausschreibung hin entstanden. Das Thema war Wind. Ich glaube, es war mir zu langweilig, deswegen habe ich, glaube ich, eine klassische Themaverfehlung geschrieben. Hohe Seelektion. Übrigens ist doch wieder mehr dabei. Aber mehr ist sowieso so ein Gedichtwort, kommt man irgendwie nicht drum rum. Ja. Hohe Seelektion. Eine Poseidon-Provinz von Blitzen bevölkert ist das Meer. Chronisch und sterblich planscht darin der Gott, sieht seine Welle davon schwimmen, wird Wind mit dem Bade ausgeschüttet. Wir am anderen Ufer, nur noch halbe Meerjungfrauen, fischen im Trüben mit der besseren Hälfte. Es gibt nur, was ich unterscheiden kann. Und er hängt am Haken. Dann flugs seine Flosse, den Wasserflügel gerupft, über Feuern geräuchert, wächst doch alles nach. Schuppen fallen ihm vor die Augen, sein Mündchen klappt auf und zu. Den rohen Realismusrest ins Aquarium gekippt, wir reichen Gott das Wasser. Der letzte Text ist schon ein paar Jahre alt, den habe ich geschrieben, als ein Freund von mir in den Kongo gehen wollte und nicht mehr zurückkommen wollte. E-Mail. Wozu willst du nach Afrika? Für nervöse Schmeißfliegen im Mundwinkel? Die gibt's in jeder Messi-Bude gratis. Ich lade dich ein. Komm, wir kultivieren dann unsere Fetischsitten. Spielen Daumenkino mit Fotos aus Kindheitstagen, rückwärts aber. Und malen mit aller Sorgfalt den Teufel an die Wand. Wir schlendern an den Strand und deuten unsere Seesternzeichen. Erfinden neue Weltwunder, schwimmen gegen den Bewusstseinsstrom, du als Lachs und ich als Flunder. Und falls du dich mal wieder wertlos fühlst, piss mit mir einfach gegen die Sonne für einen Regenbogen. Du weißt ja, am Ende ist immer ein Schatz verborgen. Wir ernähren uns vom Schallplattenteller, der niemals leer wird. Wir leben einfach in Stereo total, schreiben freihändig, Secondhand-Schrift und Einwegsätze. Eines versoffenen Tages wird es von mir heißen, sie ist durchgebrannt mit seinen Büchern. Komm, wir treffen uns an diesem Ausweg. Das kann so falsch nicht sein. Bitte bleib, bis irgendwann, mein Talisman. Eines würde ich dich ja noch sehr gern fragen. Du hast mir damals geschrieben, dass dein Motto oder dein Lebensmotto lautet, es gibt nur Übertreibungsversuche und gescheiterte Übertreibungsversuche. Da würde ich ja noch gern wissen, wie es dazu kam. Das ist mein Lieblingszitat von einem eigenen Lieblingsdichter eigentlich. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Gedichte irgendwie immer einen pathetischen Ton annehmen und entweder es gelingt, dass Leute davon irgendwie ergriffen werden, oder es gelingt halt nicht. Und dann, in jedem Fall ist es aber immer eine Übertreibung, glaube ich.